Kundgabe 2797. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.7.1943. Kraft des göttlichen Wortes. Prophet. Wiederkunft des Herrn. Die Kraft des göttlichen Wortes wird jeder merklich spüren, so die letzte Zeit gekommen ist. Es gehen viele Fäden vom Jenseits zur Erde. Überall leitet Gott sein Wort den Menschen zu, die es teils gedanklich, teils als innere Stimme vernehmen. Und überall wird dieses, sein Wort, den Menschen Kraft zuführen. Wo aber das direkt vermittelte Wort den Mitmenschen zugeführt wird, werden auch diese gestärkt sein, so sie es gläubig annehmen und sich seiner Wirkung überlassen. Denn dies ist gewiss, dass Gott die Seinen nicht ohne Hilfe lässt in einer Zeit, die an Drangsalen und Nöten reich sein wird und die Kraft erfordert im Übermaß. Und darum segnet er sein Wort mit seiner Kraft, auf dass alle, die es hören, dieser Kraft inne werden, so sie gläubig sind. Es wird der Gegner Gottes seine ganze Macht entfalten, er wird herabzuziehen versuchen alles, was ihm keinen Widerstand entgegensetzt. Doch das Wort Gottes ist die beste Waffe wider ihn. Das Wort Gottes schützt den Menschen vor seinen Angriffen, denn mit seinem Wort ist Gott selbst bei den Menschen und gegen ihn ist der Feind machtlos. So der Mensch gläubig ist, braucht er nichts zu fürchten, was auch über ihn kommen mag. Die Welt wird zwar mit allen Mitteln versuchen, seinen Glauben zu erschüttern. Sie wird ihn zwingen wollen, den Glauben hinzugeben. Doch das Wort Gottes ist stärker als die Welt. Wer dieses hat, der höret nicht auf ihre Stimme, denn er ist Gott näher als der Welt. Und seine Kraft durchflutet ihn. Und es bleibt der Mensch auch Gott verbunden durch sein Wort. In der letzten Zeit aber wird einer aufstehen und das Wort Gottes laut und vernehmlich den Menschen predigen. Er wird vom Geist Gottes geführt sein und der Geist Gottes wird durch ihn sich äußern. Seine Worte werden eindrucksvoll sein und auch in den Reihen des Gegners nicht ohne Wirkung bleiben. Und er wird verfolgt werden von denen, die der Welt angehören. Doch sie werden nichts ausrichten können wider ihn, bis seine Mission auf Erden erfüllt ist. Er wird verkünden das Wiederkommen des Herrn. Er wird den Menschen ihr Unrecht vorhalten. Er wird sie belehren über Dinge, die ihnen fremd sind. Er wird sie zur Liebe anhalten und die Lieblosigkeit geißeln mit scharfen Worten. Er wird ohne Scheu reden und die Menschen zu gewinnen suchen für das Reich Gottes. Und von seinen Worten wird eine Kraft ausgehen, die die Wahrheit dessen bestätigt, was er predigt. Gott selbst wird reden durch den Mund seines Dieners auf Erden, und seine Stimme werden viele erkennen. Doch zuletzt wird er ergriffen werden. Denn der Satan treibt die ihm hörigen Menschen dazu an, sich seiner zu bemächtigen. Und dann ist auch das Kommen des Herrn nicht mehr weit. Denn dann hat auch die Lieblosigkeit auf der Erde ihren Höhepunkt erreicht. Und selbst die Gläubigen sind in äußerster Gefahr, wanken zu werden. Dann kommt der Herr selbst, um die Seinen heimzuholen, um sie zu erretten aus der Gewalt derer, die der Finsternis angehören. Und es werden Dinge geschehen, die niemand sich vorstellen kann. Amen.